Die Predigt aus der Bibel vor, aus dem Neuen Testament, aus dem ersten Petrusbrief, die Verse 3 bis 9. Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. In seinem großen Erbarmen hat er uns durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten ein neues Leben geschenkt. Wir sind von Neuem geboren und haben jetzt eine sichere Hoffnung. Die Aussicht auf ein unvergängliches und makelloses Erbe, das nie seinen Wert verlieren wird. Gott hält es im Himmel für euch bereit und wird euch, die ihr glaubt, durch seine Macht bewahren, bis das Ende der Zeit gekommen ist und der Tag der Rettung anbricht. Dann wird das Heil in seinem ganzen Umfang sichtbar werden. Ihr habt also allen Grund, euch zu freuen und zu jubeln, auch wenn ihr jetzt nach Gottes Plan für eine kurze Zeit Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst und so manches Schwere erleidet. Denn diese Prüfungen geben euch Gelegenheit, euch in eurem Glauben zu bewähren. Genauso wie das vergängliche Gold im Feuer des Schmelzofens gereinigt wird, muss auch euer Glaube, der ja unvergleichlich viel wertvoller ist, auf seine Echtheit geprüft werden. Und wenn dann Jesus Christus in seiner Herrlichkeit erscheint, wird eure Standhaftigkeit euch Lob, Ruhm und Ehre einbringen. Bisher habt ihr Jesus nicht mit eigenen Augen gesehen und trotzdem liebt ihr ihn. Ihr vertraut ihm, auch wenn ihr ihn vorläufig noch nicht sehen könnt. Daher erfüllt euch schon jetzt eine überwältigende, eine jubelnde Freude. Eine Freude, die künftige Herrlichkeit widerspiegelt. Denn ihr wisst, dass ihr das Ziel eures Glaubens erreichen werdet, eure endgültige Rettung. Ja, vielen Dank. Ein toller Text. Ich weiß nicht, wie aufmerksam ihr mitgehört oder mitgelesen habt. Ich war diese Woche in den USA und ich habe mich erinnert gefühlt an meine allererste USA-Reise, wo ich, als ich 17 Jahre alt war, dorthin gereist bin. Und es war so in den Südstaaten. Und weil wir uns damals in der Schule vorher mit einer sehr faszinierenden Persönlichkeit befasst haben, bin ich nach Birmingham gereist. Mir so ein Greyhound-Bus-Ticket gekauft und bin als 17-Jähriger so ein paar Stunden lang Richtung Süden gefahren, von Nashville runter nach Birmingham. Und die Person, um die es in Birmingham gibt, oder die Geschichte, die dort hintersteckt, ist Martin Luther King. Ich finde diesen Mann sehr inspirierend, sehr cool. Ich fand das damals zu lesen sehr interessant. Das ist eine Persönlichkeit, die auch nicht perfekt war, aber wo ziemlich viele interessante Sachen passiert sind, so in den späten 60er und Anfang der 70er Jahre. Und vielleicht kennt ihr die allerbekannteste Rede von ihm, wo er in Washington gesprochen hat vor dem Washington Memorial und er hat gesagt, I have a dream. Und er hat dann beschrieben, wovon er träumt, von einem Amerika, wo die Prinzipien seines Glaubens, nämlich der Nächstenliebe und der Toleranz und der Gleichheit und des Friedens, sich auswirken würden auf seine Gesellschaft, auf die. Und er hat beschrieben, wovon er träumt, dass er davon träumt, dass seine Kinder groß werden in einer Gesellschaft, wo eben alle Amerikaner, egal welche Hautfarbe und Herkunft sie haben, gleich und in Frieden miteinander leben. Und ich habe diese Woche, als ich dort war, daran denken müssen und ich dachte, das passt so gut zu dem, wovon Petrus hier spricht. Nämlich von einer Perspektive, die er hatte, von einer Idee der Zukunft, von etwas, was ihn antreibt, so sehr, dass er hat andere angeleitet, sogar durch Schwierigkeiten zu gehen, durch Diskriminierung und Unterdrückung hindurchzugehen und auch Momente auszuhalten, die schwierig waren und nicht aufzugeben, sondern an einen Traum, an eine Perspektive in der Zukunft zu glauben, die es wert ist, zu leben und die es auch wert ist, durch Schwierigkeiten durchzugehen und die ihm trotzdem Kraft und Hoffnung gegeben hat, auch wenn es schwierig war. Was ist dein Traum? Was ist deine Hoffnung? Was ist deine Perspektive von der Zukunft? Gibt es etwas, wo du sagen würdest, das ist es, das dir Kraft gibt und Hoffnung gibt? Auch wenn es schwierig ist, Ich meine, unser Leben, unser menschliches Leben ist halt nicht Friede, Freude, Eierkuchen die ganze Zeit, sondern es ist nicht alles immer einfach. Was ist dein Traum? Was ist das, was dir Hoffnung gibt, auch in den Zeiten, wo es nicht alles so einfach ist? Ich möchte mit euch, und ich glaube, wir alle haben sowas. Die Frage ist, was ist es? Was ist es wert, dafür zu leben und vielleicht sogar wert, dafür zu sterben? Oder beziehungsweise andersrum gefragt, was ist im Leben und im Sterben die Perspektive, die Hoffnung, die uns Kraft und Hoffnung und Zuversicht gibt? Genau davon spricht Petrus hier in diesem Text. Und manche von euch waren ja dabei, als wir die ganzen anderen Themen von Petrus in den letzten Wochen, Monaten hier so hatten. Und Petrus ist eine der faszinierendsten Persönlichkeiten der Bibel. Er war ein ganz, ganz enger Freund von Jesus Christus, als er hier auf dieser Erde gelebt hat. Und Petrus war wirklich war vielleicht der engste Freund von ihm überhaupt. Und er hat ganz nah mit ihm zusammengelebt. Und wir haben die Geschichten angeguckt, wie er auf dem Wasser gelaufen ist oder wie er dabei war, als Jesus Menschen geheilt hat und wo er damit dabei war und miterlebt und selbst mit durchlitten hat, wie Jesus dann gestorben ist und auferstanden ist und die ausgesendet hat. Und irgendwann ist Jesus ja dann, war ja Jesus dann nicht mehr da und dann hat Petrus diese Kirche gegründet. Also eigentlich, also Jesus hat Kirche irgendwie angefangen, aber der, durch den er es am Anfang gemacht hat, war Petrus. Er war der Leiter in der ersten Minute und ersten Stunde. Da haben wir vor ein paar Wochen den Text haben wir angeguckt hier, nämlich den Text, wo Petrus an Pfingsten dann das alles anfängt. Und ich glaube, dass wir, wenn wir Petrus angucken und überlegen, was hat ihn eigentlich durchhalten lassen? Weil von dem Moment, wo er Kirche gegründet hat, ungefähr im Jahr 30 nach Christus, bis zu dem Moment, wo er dann ermordet worden ist, wegen seines Glaubens, ungefähr 30 Jahre später, das war nicht alles immer nur nett und schön und frisch und locker und so. Das war ziemlich heavy Zeug, was da so passiert ist. Das war echt schwer. Aber was war das, was ihn hat trotzdem hoffen und träumen lassen? Warum hat er weitergemacht? Das schreibt er in diesem Text hier. Und es lohnt sich, ich möchte euch einladen, mit da reinzugucken, weil ich glaube, dass da auch für uns persönlich und für unsere Zeit heute ziemlich viel drinsteckt. Was ist unser Traum? Oder was könnte ein Traum, eine Perspektive für unser Leben sein, für dein Leben, für mein Leben, was uns hilft, hier und jetzt zu leben? Heute in Frankfurt, 2015. Nicht 1968 mit Martin Luther King oder 35 nach Christus mit Petrus, sondern heute und hier, in dieser Stadt. Und ich glaube, dass das, was hier drin steckt, sehr viel damit zu tun haben kann. Und ich möchte euch einladen, ein bisschen mit da reinzugucken. Was ist es denn, was uns Kraft und Hoffnung geben kann? Das ist ganz interessant. Das Erste, worüber er hier schreibt, Leute wie Petrus und Paulus, die haben angefangen, Briefe zu schreiben an die frühen Christen, an die Gemeinden, die sie gegründet haben. Und dieser Petrusbrief ist einer dieser Briefe, die Petrus eben schreibt, als Leiter an eine andere Gemeinde, die er irgendwo gegründet hatte. Und er konnte nicht die besuchen, deshalb hat er einen Brief geschrieben. Was ein Glück, weil deshalb haben wir diese tollen Texte heute noch. Und das ist das, was Petrus eben schreibt. Und in den ersten drei Versen, 3-5, schreibt er hier über diese Hoffnung, die er hat. Er sagt, gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Ihr könnt gerne mit reingucken in den Text. Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. In seinem großen Erbarmen hat er uns durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten was geschenkt? Ein neues Leben geschenkt. Wir sind von Neuem geboren und haben jetzt eine sichere Hoffnung. Die Aussicht auf ein unvergänglich und makelloses Erbe, das nie seinen Wert verlieren wird. Gott hält es im Himmel für euch bereit und wird euch, die ihr glaubt, durch seine Macht bewahren, bis das Ende der Zeit kommt und der Tag der Rettung anbricht. Dann wird das Heil in seinem ganzen Umfang sichtbar werden. Es ist schon ziemlich cool, was er hier schreibt. Und er vergleicht das, woran er glaubt, nämlich, dass es da eine Zukunft gibt, eine Hoffnung, ein ewiges Leben, mit einem Erbe. Worüber er hier schreibt, ist so einer der Kerngedanken des christlichen Glaubens. Ich weiß nicht, wie sehr viel du mit christlichem Glauben oder dem, worum es da geht, schon in Berührung gekommen bist, aber es gibt im christlichen Glauben, einen der Kernpunkte ist, dass Christen glauben, dass es ein Leben nach dem Tod gibt, Dass also das nicht einfach alles aus ist, wenn wir sterben, dass der Schalter zu Ende ist und eben vorbei, sondern dass es danach etwas gibt, was mit uns persönlich zu tun hat. Wir glauben daran, dass wir weiterleben werden in einer irgendwie ähnlichen, aber doch ein bisschen anderen Welt mit Gott. Und das ist das, wovon er hier spricht, wenn er sagt, im Himmel steht es bereit oder hier ist ein ewiges Leben. Also diese Idee, darüber schreibt er hier. Und er sagt seinen Leuten, habt das in Erinnerung, dass ihr das bekommt. Denn das ist die Perspektive, das ist der Traum, der euch Kraft und Hoffnung geben kann in allen Situationen, in denen ihr seid. Und er vergleicht es mit einem Erbe. Und es ist ziemlich interessant, wenn man hier mal ein bisschen genauer hinguckt, in Vers 4, wenn ihr wollt, da spricht er über dieses Erbe. Also er sagt quasi, das steht da schon. Ich weiß nicht, ob ihr persönlich Erben sei, also Erbe habt oder euch Erbe erwartet. Also es gibt ja Menschen, deren Eltern haben irgendwie ein Haus oder Land oder irgendwas und dann sind wir als Kinder normalerweise, wenn die Eltern nicht groß was anderes verfügen, automatisch die Erben. Das heißt, angenommen, ne, ihr seid Erben von etwas, das ist schon da und eines Tages werden wir das bekommen. Also es ist nicht etwas, was erst dann kommt oder entsteht in dem Moment, wo das dann passiert, sondern es ist da und es wartet auf uns. Es ist nur noch nicht unser Eigentum geworden. Es wartet auf den Tag quasi, wo wir es dann bekommen. Das ist der Vergleich, den Petrus hier macht. Und er sagt, es ist schon da. Es existiert schon. Und dann sagt er aber, und das ist sehr, sehr wichtig hier, es ist ein unvergänglich und makelloses Erbe, was nie seinen Wert verliert. Warum ist das so wichtig? Also ich weiß nicht, ob ihr diese Momente kennt, wenn ihr den Kühlschrank aufmacht und so irgendwo aus der hinteren Ecke so eine alte Packung Frischkäse rauskramt, die ihr vielleicht schon mal aufgemacht habt und denkt, na, vielleicht könnte ich mir damit heute ein Brot schmieren. Und ihr macht die auf und ihr merkt so, nee, das funktioniert jetzt nicht mehr, weil es hat sich doch in seiner Substanz und Farbe deutlich verändert und wenn ich es nicht heute rausgenommen hätte, wäre es wahrscheinlich morgen von alleine aus dem Kühlschrank rausgekrochen und ist ein wenig vergänglich geworden. Es war das Haltbarkeitsdatum ist längst abgelaufen. Und das ist das genau, was Paulus hier sagt, was Petrus hier sagt, was eben dieses Erbe nicht ist. Er sagt, es ist unvergänglich. Also es ist da schon, aber es ist nicht so wie ein Erbe, was wir vielleicht haben, wenn wir unsere Eltern irgendetwas haben, wo man sagen könnte, cool, ich krieg ein tolles Erbe. Aber in ein paar Jahren, wenn ich dann eben erbe, hups, oh ja, dann ist dummerweise irgendwie, haben sie es doch verkauft oder ist es irgendwie kaputt gegangen oder so. Nein, Petrus sagt, das, was Gott hier vorbereitet hat, das ist unvergänglich. Und es ist makellos. Also wird nie seinen Wert verlieren. Es ist wirklich da. Es ist die Idee davon, dass Gott ein etwas vorbereitet für uns in einer neuen Welt oder in einer Welt, die zu dieser Welt hier hinzukommen wird und was dann uns gehören wird. Und das ein göttliches, zusätzliches Geschenk ist zu dem, was wir schon längst alles haben. Und er hält es bereit, sagt er hier in Vers 5, und es wird uns dann geschenkt werden. Eigentlich gehört es uns jetzt schon, nur wir haben es noch nicht. Es ist so, als wäre der Schlüssel schon bereit, nur wir haben es noch nicht aufgeschlossen. Und, aber das finde ich ganz, ganz wichtig, in Vers 5 kommt noch ein zweiter Punkt dazu. Er sagt nämlich hier, und er wird euch, die ihr glaubt, durch seine Macht bewahren. Also das heißt, es könnte sein, dass wir ein Erbe haben von unseren Eltern oder so, das aber nie antreten können, ne? Weil vielleicht uns irgendwie auf dem Weg dahin irgendwas Schlimmes passiert und wir dummerweise dann nicht mehr erben können. Aber Petrus sagt hier nein, also Gott kümmert sich nicht nur darum, dass das Erbe noch da ist, wenn es dann der Zeitpunkt ist, sondern er kümmert sich auch darum, dass der Erbe noch da ist, dass wir noch bei ihm sind. Meine Mutter, also in unserer Familie gab es eine Tradition an Weihnachten. Ich weiß nicht, wie das bei euch geht. Jede Familie hat ja so ihre Traditionen, wie das mit den Geschenken läuft. Bei uns früher lief das immer so, dass die Geschenke so vor Weihnachten irgendwie gekauft wurden. Und also in meiner Family ist das so, dass die alle so meine Mutter und meine Schwester, die fangen so Mitte September an, darüber nachzudenken und dann Fragen zu stellen. Mich setzt das immer total unter Stress. Warum soll ich im September schon über meine Weihnachtsgeschenke nachdenken? Naja, aber die machen das und dann wird das schon irgendwie irgendwann gekauft und dann ist es meistens irgendwie so irgendwann im Dezember schon da. Und meine Mutter hatte dann immer so eine Ecke bei uns zu Hause, wo die Geschenke auch tatsächlich eingepackt schon hingestellt wurden. Also es wurde nicht erst am Heiligabend unter den Weihnachtsbaum gelegt, sondern das war schon da. Und man konnte das auch schon sehen. Und natürlich sind wir als Kinder dann auch mal, wenn sie nicht da war, mal hingegangen und haben mal geguckt, was da vielleicht so drin sein könnte. Aber wir haben das eigentlich nie wirklich aufgemacht. Sondern das war da und wir wussten, wir kriegen das irgendwann geschenkt. Und dann an Heiligabend war eben der Moment, wo wir die Geschenke aufmachen konnten. Aber es war wirklich, wir haben uns schon richtig, das hat die Vorfreude manchmal auch irgendwie ins Unerträgliche gesteigert, als man noch kleiner war und man wollte unbedingt wissen, was man denn geschenkt kriegt und so weiter. Der Punkt dabei ist, dass meine Mutter hat sehr, sehr gut darauf aufgepasst, dass die Geschenke noch da waren an Weihnachten. Also sie hat aufgepasst, dass nicht irgendjemand eins wegschleppt oder so, ne? Sie hat aber genauso gut darauf aufgepasst, dass wir noch da waren an Weihnachten und das Geschenk tatsächlich bekommen. Und ich glaube, das ist so ein ganz, ganz wichtiger Teil dieser Idee, die Petrus hier erklärt, einer göttlichen Idee, dass wir ein Erbe bekommen werden, was wir nicht an Weihnachten schon haben, sondern dann, wenn wir einst bei ihm sein werden, auf der anderen Seite des Todes. Aber das ist kein blödes Versprechen, was dann eben irgendwie doch nicht so richtig da ist, sondern Gott passt darauf auf, dass das Erbe noch da ist. Und genauso passt er auch darauf auf, dass wir da noch da sind. Es ist eben nicht so wie in Religion sonst, wo man sagt, du musst dich jetzt kräftig anstrengen, damit du das auch kriegst. Und wer weiß, ob es am Ende reicht. Und wer weiß, ob du es irgendwie geschafft haben wirst. Sondern die Botschaft des christlichen Glaubens ist, dass wir das nicht bekommen, weil wir irgendwas leisten, sondern weil er das längst geleistet hat. Und alles, was wir tun müssen, ist darauf vertrauen, dass das reicht. Dass das genug ist. Ihm vertrauen. Wenn wir an ihn glauben, dann werden wir dieses Erbe bekommen. Und dann steht es für uns bereit. Ganz sicher. Und das ist die Perspektive, von der Petrus hier spricht. Und wo er sagt, Leute, das ist die Perspektive, das ist der Traum, der uns auch in manchen Momenten, wo es nicht so einfach ist, Kraft und Hoffnung geben kann. In dem Heft ist vorne ein Lied abgedruckt von Xavier Naidoo, Wann fängt das Leben an? Und dieses Lied von Xavier Naidoo ist ein Ausdruck von dieser Sehnsucht eines Menschen, der sagt, wann fängt das Leben an, dass ich mit dir leben kann? Wann kommt die neue Zeit, nach der meine Seele dürstet und schreit? Ich weiß nicht, ob ihr das Lied kennt. Es lohnt sich wirklich, das mal anzuhören. Es ist ein Ausdruck von einem deutschen Künstler, der sagt, das ist genau die Sehnsucht meines Herzens. Und ich glaube, das war genau die Sehnsucht von Petrus' Herz. Und er erinnert seine Leute, an die er da geschrieben hat, daran, dass sie sich eben genau das vor Augen halten sollen immer wieder. Und dass diese Sehnsucht nach dieser neuen Zeit, die eines Tages kommen wird, tatsächlich berechtigt ist. Dass sie nicht nur eine billige Vertröstung ist für Beerdigung, sondern dass sie wirklich real ist. Und dass sie jeden Tag ein Licht in unser Leben hineinleuchten lassen kann, dass das Leben verändert. In Vers 6 bis 9 spricht er dann hier von der Auswirkung dieser Perspektive auf unser Leben. Ich will da nicht mehr so im Einzelnen drauf eingehen, aber so ein paar Punkte möchte ich einfach herausgreifen. Er sagt, ihr habt also jetzt allen Grund, euch zu freuen und zu jubeln, auch wenn ihr jetzt nach Gottes Plan für eine kurze Zeit Prüfungen verschiedenster Art durchmachen und Schweres erleiden müsst. Die Kirche der damaligen Zeit, in die Petrus hier hineinschreibt, hatte enorme Verfolgungen zu erleiden. Also das kann man sich gar nicht schlimm genug vorstellen. Christ zu sein, hieß damals so der Staatsfeind Nummer 1 zu sein. Man wurde verfolgt und bis zum Tode gefoltert, ganz egal, ob man erwachsen, Kind, Mann oder Frau war. Das war eine richtig lebensgefährliche Kiste, damals zur Kirche zu gehören. Das ist in vielen Ländern der Welt heute noch so. Es gibt ganz viele Orte auf der Welt, wo Menschen, weil sie Christen sind, verfolgt werden. Und das war damals so. Und in diese Zeit, in eine solche Situation hinein, schreibt Paulus genau diese Worte. Und er sagt, in manches Schweres erleiden müsst. Das war, weil dieser Glaube richtig viel gekostet hat. Und er sagt, in dieser Situation, was gibt denn in einer solchen Situation Hoffnung? Das ist jetzt nicht unsere Situation. Vielleicht also hier in unserem Land wird keiner verfolgt und diskriminiert und gefoltert oder ins Gefängnis geworfen oder sogar umgebracht, weil er einen bestimmten Glauben verfolgt. Genau eben nicht. Wir wollen ja gerade ein Land sein, was genau das nicht macht. Aber ich glaube, jeder von uns hat seine Herausforderungen im Leben. Und es gibt in vielem, eigentlich in jedem Leben gibt es so Geschichten, die uns richtig stöhnen lassen, die es richtig schwer machen, die vielleicht sogar manchmal sagen, ich kann nicht mehr, ich gebe auf oder ne, es raubt mir alle Freude, es nimmt alles weg, was irgendwie noch toll ist. Es kann sein, dass es einem in manchen Bereichen des Lebens richtig gut geht, aber in irgendeinem anderen Bereich, ne, es ist so, diese schwierigen Bereiche, die können ja solche Ausstrahlungen entwickeln, dass alles andere auf einmal nur noch blöd ist. Ne? Das ist blöd und das ist blöd, das ist doof. Hier. Weil man halt seine Dinge hat, die schwierig sind. Und das hatten die damals auch. Und trotzdem sagt Petrus, und das finde ich doch beeindruckend, guck mal, er sagt, ihr habt allen Grund, euch zu freuen und zu jubeln. Das schreibt er an Menschen, die bis auf ihren Tod verfolgt werden. Und er sagt, ihr habt allen Grund, fröhlich zu sein, euch richtig zu freuen, richtig zu jubeln. Warum? Weil ihr diese Perspektive habt, weil ihr habt einen Traum, ihr habt eine Idee und das ist nicht nur ein Traum von etwas, was werden könnte, vielleicht möglicherweise. Martin Luther King hat davon geträumt, aber er wusste nicht, ob das funktioniert. Und ich weiß nicht, ob er sagen würde, wenn er heute nach Amerika kommen würde, dass sein Traum Wirklichkeit geworden ist. Es wäre interessant, ihn zu fragen. Aber dieser Traum wird Wirklichkeit werden. Das ist wahrer und tiefer und fester Inhalt unseres Glaubens. Das, woran wir glauben, tatsächlich irgendwann kommt, nämlich dieses ewige Leben bei Gott. Und das führt dazu, dass wir jetzt eben Freude haben können, dass wir uns jetzt richtig freuen können. Ich habe vor kurzem ein paar Zitate zusammengesucht über genau dieses Thema und ich habe ein Zitat gefunden von Stephen Hawking, dem großen Physiker und man könnte eigentlich sogar sagen, Philosophen, weltanschaulichen Denker unserer Zeit. Und er glaubt an ein Universum, oder seine Idee ist, dass das Universum eben nicht von einem Gott regiert wird, der uns Menschen liebt, sondern dass es eben diesen Gott nicht gibt. Und sein Zitat, sein Ergebnis unterm Strich ist dann, das Leben hat keinen Sinn, wir gehen nirgendwo hin. Das Universum ist dunkel und leer. Wenn das die Perspektive wäre, wenn das wäre, wenn das Ergebnis ist, nach 30, 40, 60, 90 Jahren Leben, dann würde ich sagen, wir hätten allen Grund, uns nicht zu freuen. Was wäre es dann wert? Vor 2 Wochen gab es einen 70. Jahrestag von Dietrich Bonhoeffer, einem Pastor, der von den Nationalsozialisten verfolgt und in ein Konzentrationslager gesteckt wurde, wegen seines Glaubens. Und der dann sogar in den letzten Tagen des Krieges, wirklich so nur eine Woche vor Kriegsende, noch hingerichtet worden ist. Und er merkte das, dass es an dem Tag passieren würde. Und er hat dann geschrieben, das ist das Ende. Doch für mich ist es der Beginn eines neuen Lebens. Das hat er geschrieben an dem Tag oder einen Tag, bevor er dann tatsächlich umgebracht wurde, wegen seines Glaubens. Und das ist doch ein Unterschied, oder? Das macht doch einen Unterschied, ob ich glaube, das Universum ist dunkel und leer und es macht keinen Sinn, wir gehen nirgendwo hin, oder ob ich sagen kann, ja, das ist das Ende. Aber es ist eigentlich der Beginn eines nächsten Lebens. Natürlich ist das eine Frage des Glaubens. Natürlich ist das eine Frage, die damit zu tun hat, ob es diesen Gott und das alles überhaupt gibt. Aber wäre es denn nicht irgendwie schöner und besser, wenn es tatsächlich so wäre? Wäre es nicht irgendwie, also ist für mich persönlich, ich muss sagen, das ist, wenn das nicht da wäre in meinem Leben, in meinem Glauben, was wären wir hoffnungslose Menschen? Und wo würde ich Freude hernehmen? Meine Oma, die schon wirklich alt ist, 86 ist sie mittlerweile und kann eigentlich gar nicht mehr aufstehen und geht ihr nicht so gut, hat mir vor einiger Zeit, als sie noch schreiben konnte, etwas über diese Perspektive, von der Petrus hier spricht, geschrieben. Sie hat geschrieben, sind wir nicht reiche Leute in einer ungewissen Zeit? Hier haben wir keine Sicherheit, außer der in Jesus Christus. So darfst du und so dürft ihr weitergeben von dem, was ihr bekommen habt. Weitergeben aus seinem Reichtum. Ich weiß nicht, was mein Herr vorhat mit mir, doch ich weiß, und dann zitiert sie ein Lied, das wird allein Herrlichkeit sein, wenn frei von weh ich sein Angesicht sehe. Es könnte sein, dass das einfach nur eine billige Vertröstung ist für alte Menschen, die sterben. Und dass es ein netter Gedanke ist, der uns vielleicht hilft in dem Moment, wo wir vor einem Grab stehen oder kurz vor dem eigenen Tod. Aber dann wäre es eigentlich ziemlich blöd, oder? Wenn wir eigentlich alle wüssten, es stimmt gar nicht. Aber was, wenn es wahr wäre? Was, wenn es stimmt? Was, wenn es wirklich stimmt, dass Gott sagt, es wird einen Stefan 2.0 geben, in einer Welt 2.0. Und ich werde alles neu machen. Und diese neue Welt, und jetzt kann die Predigt richtig lang werden, wenn ich nicht aufpasse, diese neue Welt, von der Petrus hier spricht, ist in der Bibel beschrieben. Jared hat vorhin einen dieser Texte geschrieben, zitiert, wo beschrieben wird, was das alles bedeuten wird. Und ich lade euch wirklich ein, mal die letzten 2, 3 Kapitel der Bibel zu lesen, die Offenbarung, wo Johannes einen kleinen Einblick bekommt. Es gibt in diesem letzten Buch der Bibel gibt es diesen Moment, wo der Apostel Johannes einen Moment hatte, wo er in diese Welt hineinblicken durfte, schon mal vorab. Und dann beschreibt er das. Und er schreibt von einer Welt, wo es keine Tränen mehr geben wird, wo nur noch Frieden sein wird, wo alle Menschen in Respekt und Nächstenliebe miteinander leben wird, wo ganze Völker in einer Stadt zusammenleben, ganz bunt und doch so vereint und wo mitten in dieser Welt Gott unter seinen Menschen ist und es eine ganz intensive Beziehung ist. Sie werden ihn sehen sogar. Wir werden ihn sehen. Und es ist ausgemalt, wie diese Stadt auch aussehen wird. Es wird unglaublich, voller kostbarer Dinge, voller Kunst, voller schöner, leckerer, bestaunenswerter, faszinierender und bejubelnswerter Dinge. Und das ist nur ein ganz kleiner Einblick in diese Welt, die dort gewährt wird. Die aber ausreicht, um meine Oma dahin zu bringen und zu sagen, da freue ich mich drauf, dass das kommen wird. Und das ist meine Hoffnung. Das war es, was Dietrich Bonhoeffer meinte, als er sagte, dies ist das Ende, doch es ist für mich der Beginn eines neuen Lebens. Petrus, glaube ich, hatte diese Hoffnung. Bonhoeffer auch, meine Oma auch und Martin Luther King auch. Der Grund, warum er einen Traum hatte für diese Welt, war, weil er einen Traum aus der anderen Welt eigentlich schon längst hatte. Er war auch Pastor einer Gemeinde und kannte die Hoffnung auf die Ewigkeit. Und weil er wusste, dass diese neue Welt, die kommen wird, voller Frieden sein wird, hat er auch in dieser Welt für Frieden gekämpft. Und weil er wusste, dass dort Nächstenliebe das wichtigste Prinzip sein wird und Liebe zu Gott hat er auch in dieser Welt Nächstenliebe und Liebe zu Gott verkündet. Und er hat den Menschen gesagt, der Weg in diese neue Welt ist, dass ihr auf diesen Gott vertraut. Denn, und das ist auch Teil des christlichen Glaubens, sagt Gott, das beschreibt auch Petrus hier, ist, dass dieses bei Gott sein dann mit Jesus Christus zu tun hat. Mit der Frage, wie stehe ich zu Jesus Christus? Denn eine Ewigkeit zusammen mit ihm wird nur dann genießbar sein, wenn ich ihn auch hier schon genieße. Oder eine Ewigkeit in der Nähe zu ihm dort wird nur möglich sein, wenn ich ihn hier schon nah sein will. Und das ist einfach ein Moment, wo Gott sagt, da bin ich dann, aber nehme ich euch auch einfach ernst, euch Menschen, wenn ihr in diesem Leben kein Interesse daran habt, mit mir zusammen zu sein, dann werdet ihr auch dort wahrscheinlich kein Interesse haben und dann werdet ihr auch ewig nicht bei mir sein. Dann gibt es einen anderen Ort, wo wir sein werden, der eben ohne Gott sein wird. Und das wird nicht so angenehm. Aber der Punkt ist, dass Gott sagt, wenn ihr meinem Sohn vertraut und ihr müsst nichts machen außer das, und selbst das ist irgendwie ein Geschenk, dann werdet ihr auch eine Ewigkeit mit mir genießen können. Es gibt viele Leute, die sagen, ja, das ist aber eigentlich ein bisschen merkwürdig, das ist ein komischer Gedanke eures christlichen Glaubens, dass ihr das so predigt. Dass Menschen, die eben euren Glauben verfolgen, dann eben in euren Himmel kommen und die anderen eben nicht. Und ich kann das verstehen. Wenn der Gedanke wirklich so wäre, dann wäre er auch irgendwie fies. Aber so wie ich Gott verstehe, ist er einfach nur ehrlich mit uns und sagt, wenn du Gott vertrauen möchtest und wenn die Nähe zu ihm und die Sehnsucht zu ihm schon hier und jetzt in diesem Leben das ist, was wonach du dich sehnst, dann wirst du das auch dort genießen können. Aber ich zwinge niemanden zu mir, weil das wird auch dann kein Genuss sein können. Und deshalb ist es das, was die Botschaft des christlichen Glaubens ist, dass man eben nichts Großes leisten muss, um in diesen Himmel zu kommen, außer einfach auf diesen Jesus Christus zu vertrauen, der längst alles getan hat. Normalerweise sagt ja Religion, dass wir alles Mögliche tun müssen, um eben in den entsprechenden Himmel dann zu kommen. Genau das ist nicht der Punkt. Sondern der Punkt ist, dass Jesus längst gekommen ist und alles getan hat, um uns dieses Leben 2.0 zu schenken. Und dass wir dieses Erbe antreten können. Ich hoffe, ich konnte ein bisschen Vorfreude verstreuen heute. Weil das war das, was Petrus damals wollte. Er wollte seinen Leuten, die schwierige Momente hatten, sagen, Leute, es gibt wahrscheinlich viele Gründe, dich nicht zu freuen. Aber es gibt immer einen, zu jubeln und sich zu freuen. Ich weiß nicht, wie die kommende Woche für uns alle aussieht. Es wird wahrscheinlich viele Anlässe dafür geben, dass wir uns nicht freuen oder jubeln oder fröhlich sind. Aber es gibt immer einen, es trotzdem zu sein. Und der wiegt für mich irgendwie alle anderen auf. Und das ist das, was Petrus hier beschreibt. In den letzten Versen schreibt er dann, daher erfüllt euch schon jetzt eine überwältigende, jubelnde Freude. Eine Freude, die künftige Herrlichkeit widerspiegelt. Also wenn man ein bisschen einen Eindruck davon bekommen will, wie das dann wird, dann kann man das in der Freude, der Vorfreude darauf irgendwie spüren. Denn ihr wisst, dass ihr das Ziel eures Glaubens erreichen werdet die endgültige Rettung. Und mit dieser Idee, diese IB, ist es wert, sie zu leben und sie ist es auch wert, sie weiterzugeben. Denn dass diese Hoffnung noch so ziemlich alle Menschen mitkriegen sollen, dass es diese Möglichkeit gibt, das war der ganze Gedanke, den Petrus ja hatte, von Jesus angestiftet, als die Kirche angefangen haben. Und sie damals gesagt haben, eigentlich dass das so ist, das muss eigentlich jeder wissen. Und das ist die Idee von Kirche, dass Menschen in die Welt gehen und sagen, hier, es gibt da eine gute Nachricht. Kein neues Gesetz, keine neue Leistungsgesellschaft, keine neue Religion, sondern ein Evangelium, eine gute Botschaft, von dass Gott uns alles schenken will. Und das zu entdecken, was das alles bedeutet, denn ich kann mir vorstellen, dass da ziemlich viele Fragen jetzt dazugehören, das wollen wir als Kirche sein. Und das wollen wir gemeinsam entdecken. Wir hören jetzt ein Lied noch. Freue ich mich drauf und während dem Lied nehmt euch einfach Zeit und denkt vielleicht einfach über das nach, was ihr gehört habt oder was ihr verstanden habt. Denkt über das nach, was in diesem Text steht. Vielleicht nehmt ihn einfach nochmal und lest. Und nach diesem Lied werden wir dann zusammen das Abendmahl feiern. Ich möchte gerne noch beten. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du deinen Sohn gesandt hast, und er sein Leben, ein Leben gelebt hat, was wir eigentlich hätten leben müssen und den Tod gestorben ist, den wir eigentlich verdient hätten, damit wir diese Hoffnung haben. Damit wir glauben und vertrauen dürfen, dass das, was er getan hat, reicht, damit wir eines Tages bei dir sein werden. Und Gott, das ist mehr als nur eine billige Vertröstung. Das ist wirklich Grund zur Freude. Und das können wir uns nicht selbst erarbeiten, sondern das hast du uns geschenkt. Und wir dürfen es von dir empfangen, im Vertrauen. Ich bitte dich, dass du uns lehrst, uns darauf zu freuen, dass du uns lehrst, auf dich zu vertrauen und dass du uns lehrst, uns zu freuen. Menschen zu sein, die wirklich glücklich sein können, selbst in schwierigen Momenten, weil wir eben diese Vorfreude haben. In Jesu Namen. Amen.